1. Das Wort des Herrn Word Ernüten Min Gerichtet und Lortit Y Fold. 2. Menschensen, welchen Vorteil hat das Holz der Weinrieb gegenüber dem Holz anderes Weige, die Mans Wischen den Bormen des Walds findet. 3. Word Diocese Holz Gemmels dazu verwendet, M. de Raus Nutzlich Gegenstand herzustellen, oder las sich de Raus zu meindest ein stabiler Flock fertigen, und dem man verschieden Gerät aufhängen konnte. 4. Tatsächlich dient es lediglich als Brennstoff für das Feuer, wenn nun die Flammen bade enden verset haben und auch die mit angebrannt ist, besitzt es dann noch igen deinen praktischen Wut. 5. Bereits im unbesserten Zustand konnte man es für kein Handwerklich arbeit gebrauchen, weil wenn I gelast es sich verwenden, nachdem das Feuer es verset hat und es verkohlt ist. 6. Darum verkundet Gott, der Herr, genau ich das Holz des Weinstocks unter den Bormen des Walds dem Feuer als Brennstoff überlassen habe, so wird ich auch mit den Bewohnern Jerusalems verfahren. 7. Ich word me entschlossen gegen sie wenden, obwohl sie einem Feuer in kommen sind, word ein anders sie schließlich verzehren, damit erkennt, dass ich der Herr bin, wenn ich mich gegen sie richte. Right. ICH word das Land in ein leblos Wust verwandeln, weil sie mir gegenüber die Truhe gebrochen haben, lautet die verbindliche Erklärung Gottes, des Herrn.